Erster, wie sehr hat das Gold seinen Glanz verloren, und die wertvollen Steine des Tempels liegen nun an jeder Straßenecke verstreut. Zweiter, die edlen Bewohner Zions, die früher so wertvoll wie reines Gold waren, werden jetzt wie billige Krüge aus Ton behandelt. Dritter, sogar wilde Tiere wie Schakale sorgen für ihre Jungen, aber mein Volk ist so grausam geworden wie die Strauße in der Wüste. Vierter, die Babys leiden unter so großem Durst, dass ihre Zungen am Gaumen kleben, während die älteren Kinder vergeblich um Brot betteln. Fünfte, Menschen, die früher nur feine Speisen aßen, verhungern jetzt auf den Straßen, und wer in Luxus aufwuchs, muss nun im Müll liegen. Sechster, die Schuld meines Volkes ist schwerer als die Sünde von Sodom, obwohl Sodom ganz plötzlich und ohne menschliche Hilfe zerstört wurde. Siebter, früher sahen ihre Anführer gesund und kräftig aus, da ihre Haut reiner als Schnee war und wie kostbare Edelsteine glänzte. Achter, jetzt ist ihr Aussehen dunkler als Ruß geworden, so dass man sie auf der Straße nicht mehr erkennt, weil ihre Haut vertrocknet ist. Neunter, diejenigen, die im Krieg schnell durch das Schwert starben, hatten mehr Glück als die Menschen, die langsam vor Hunger vergingen. Zehnter, wegen der extremen Not kochten sogar freundliche Frauen ihre eigenen Kinder, damit sie während der Zerstörung der Stadt etwas zu essen hatten. Elfter, der Herr hat seinen ganzen Zorn gezeigt und in Zion ein Feuer entzündet, das sogar die tiefsten Fundamente der Stadt vernichtet hat. Zwölfter, kein König auf der Welt hätte geglaubt, dass ein Feind jemals durch die Tore von Jerusalem in die Stadt eindringen könnte. Dreizehnter, dies geschah wegen der Sünden der Propheten und der Priester, die in der Stadt das Blut von unschuldigen Menschen vergossen haben. Vierzehnter, sie irren wie Blinde durch die Straßen und sind so stark mit Blut beschmutzt, dass niemand ihre Kleidung berühren möchte. Fünfzehnter, die Leute riefen ihnen zu, geht weg, ihr Unreinen. Berührt uns nicht, während sie hilflos zwischen den fremden Völkern umherirrten. Sechzehnter, der Herr hat sie in seinem Zorn überall hin zerstreut, wobei er weder auf die Priester noch auf die alten Männer Rücksicht nahm. Siebzehnter, wir haben lange und vergeblich auf Hilfe gewartet, aber das Volk, auf das wir hofften, konnte uns nicht vor dem Untergang retten. Achtzehnter, unsere Feinde verfolgten uns bei jedem Schritt, so dass wir uns nicht mehr sicher auf die Straße trauten, als unser Ende nahte. Neunzehnter, die Verfolger waren schneller als die Adler am Himmel, da sie uns im Gebirge jagten und uns in der Wüste auflauerten. Zwanzigster, sogar unser König, der für uns wie der Atem des Lebens war, wurde in einer Falle gefangen, obwohl wir unter seinem Schutz sicher leben wollten. 21. Freue dich nur, du Volk von Edom, aber wisse, dass auch du bald den Becher der Bestrafung trinken und deine Würde verlieren wirst. 22. Deine Strafe ist nun zu Ende, du Volk von Zion, und du wirst nicht länger in der Fremde leben müssen, während der Herr die Sünden von Edom aufdecken wird.